Dicker Spießer träumt seinen kleinen Traum. Dickes Auto, eigenes Haus. Irgendwann ist dann kein Geld mehr da. Und der kleine Traum ist aus. Da steht sie da und jammert rum. Legen sich vielleicht noch eigene nicht um. Ich brauch nicht ihren ganzen Scheiß. Ich fühl mich wohl so hier. Verbundene Hose für meinen Arsch. Und bisschen Geld für kaltes Bier. Leute wollen mir irgendwas erzählen. Wildes Gelaber ohne Gleichen. Jesus konnte angeblich übers Wasser gehen. Scheiß drauf, ich geh über Leichen. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch aushalten werde. Als hungriger Wolf in dieser satten Doppelherde. Ich brauch nicht ihren ganzen Scheiß. Ich will mich wohl so hier. Brauch bloß ne Hose für meinen Arsch. Ein bisschen Geld für kaltes Bier. Und treue Freunde, die immer zu mir stehen. Gemeinsam siegen oder glorreich untergehen. In Valhalla sehen wir uns dann wieder. Und Wotan lacht über meinen.